from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Du hast mich noch gar nicht gefragt, ob ich Hab und Gut verspielt habe. Hast du Hab und Gut verspielt? Ich bin davon ausgegangen, wenn du irgendwie dick abgeräumt hättest, hätte ich das schon mitbekommen. Ja, gut. Also die Quintessenz heißt ja dann, dass dadurch, dass ich es nicht gemacht habe, du mich lieber in Ruhe lässt. Ganz genau. Ja, da hast du nicht Unrecht. Nein, ich habe mir gesagt, komm, 50 Euro muss ich mit reinnehmen, weil... Ja. Wie gesagt, die Umsätze da in Macau sind halt viermal so hoch wie in Las Vegas mittlerweile oder fünfmal sogar. Und da sind halt die Mindesteinsätze, die haben gar keine Anfängertische oder sowas, sind halt unendlich hoch schon. Ne? Ich wollte eigentlich ganz gerne ein bisschen Blackjack spielen, weil mir das ein bisschen Spaß macht. Weißt du, da kannst du ein bisschen zählen und Roulette ist ja wirklich nur Glücksspiel. Mhm. Aber ey, der Mindestbetrag beim kleinsten Blackjack-Table war halt 80 Euro für ein Spiel. Boah, Alter. Sind die verrückt, Mann. Ey, dann hätte ich halt eine Hand spielen können, weißt du? Und wenn ich dann verliere, dann ist halt alles weg. Ist der Abend schon gelaufen, ja. Ich gehe jetzt. Und ich meine, ich habe jetzt eh gesagt, komm, 2-3 Stündchen bleibe ich drin oder so. Dann habe ich halt ein bisschen Roulette gespielt, aber am Roulette-Tisch selber war halt Mindesteinsatz 100 Macau Pesos, also so 10 Euro. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, komm, ich nehme mir 50 Euro, spielst in 2 Runden, guckst, wie es klappt, ne? Ganz klassisch auf Rot oder Schwarz gesetzt. Direkt die ersten 10 Euro verloren. Dachte so, okay, einmal habe ich noch, ne, dann irgendwie auf 1 bis 18 gesetzt oder so, wieder verloren. 20 Euro weg. Scheiße. Von 2 Minuten. Ich so viel, kann's jetzt echt nicht machen. Und dann bin ich zu so einem Tisch gegangen, wo zwar live gespielt worden ist, aber da hast du halt so einen Computer vor dir. Und dann kannst du halt da auch mitspielen sozusagen, nur dass du halt nicht an dem Tisch selber sitzt mit den Filz und die Chips da reinwirfst. Mhm. Und da konntest du nämlich Beträge von 10 Hongkong, also so ein Euro oder 2 Euro setzen. Und okay. Habe ich da halt irgendwie eine Dreiviertelstunde gespielt oder so und habe tatsächlich 200 wieder dazu gewonnen in der Zeit und bin dann eben nachher nochmal zu dem anderen Roulette-Table gegangen und da habe ich dann ein paar Runden gespielt, ein bisschen gewonnen, ein bisschen verloren und dann war halt am Ende alles weg. Aber war ganz witzig, die haben da so eine riesen Wassershow und so und es war ganz nett eigentlich, genau. Geil. Ja, irgendwann möchte ich mal in ein Casino fahren. Ja, wollen wir dann? Ich muss Stunde los, tatsächlich. Sieh mal zu, dass du, wenn du das nächste Mal gewinnst, ein bisschen was beiseite legst für den Trip. Wenn ich das erste Mal was gewinne, nicht das nächste Mal. Okay. Alles Alrighty. Klar, wird stark die Folge. Lass uns reinhauen. Ja. 81. Ja. So. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge Nummer 81. In dieser Woche haben wir natürlich auch wieder ein Team adoptiert. Es sind die Milwaukee Bucks geworden. Und zwar hattest du, Phil, auf Twitter die Teams zur Wahl gestellt, die in den letzten Wochen immer mal wieder genannt worden sind, aber dann doch den kürzeren gezogen haben. Also alle die von euch, die jetzt in den letzten Wochen schon für Milwaukee geroutet haben, die kommen heute auf ihre Kosten. Wie immer wird die Folge präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Checkt die Webseite basket.de oder Facebook dafür. Die Webseite. Hallo auch von mir. Ich dachte nämlich genau das, was du gesagt hast. Nicht, dass einige von euch dann frustriert nicht mehr tippen, weil man zweimal hintereinander irgendwie für die Bucks oder für die Grizzlies getippt hat. Quintessenz ist natürlich, dass jetzt trotzdem ein paar Leute in die Röhre sehen, die eben für Houston oder die Grizzlies dann immer noch waren. Tut mir leid, dass das für euch jetzt nicht ganz so hingehauen hat, aber ich dachte, es wäre ganz nett, wenn wir eben diese Teams mal mit reinnehmen. Ja. Und ich glaube, alle von den genannten Teams wären echt spannend gewesen. Celtics, die Rockets und wer war's noch? Die Grizzlies. Ich glaube, dass es gut sein kann, dass man das in der nächsten Zeit nochmal sich anschauen kann. Aber die Bucks waren, glaube ich, auch eine von den wirklich interessanteren Teams, verglichen vor allem mit den letztwöchigen Bulls. Ja, das stimmt. Obwohl wir die Bulls, dadurch, dass die Bucks zweimal gegen sie gespielt haben, dann auch nochmal erwähnen werden. Aber du hast gesagt, es erfolgt bei uns alles basisdemokratisch. Und das Gute ist ja, dass auch wenn euer Team nicht gezogen wird, ihr ziemlich sicher sein könnt, dass es in den nächsten Wochen nochmal drankommt. Die NBA-Saison ist gerade erst was haben wir denn vorbei? Ein Drittel? Ein Viertel? Ungefähr ein Viertel der NBA-Saison haben wir vorbei, also da ist noch genug Luft. Wie auch immer, natürlich wollen wir aber erstmal über ein paar andere Sachen sprechen, was in der Liga abgegangen ist, und wir haben uns eine kleine Liste noch gemacht für heute, die wir gerade am Anfang schon heiß diskutiert haben. Auch da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Ja, also die Leute, die dann direkt das Intro hören und dann vorspulen zum adoptierten Team, Mayo, nein, macht das nicht heute. Wir haben nämlich echt uns ein bisschen was überlegt mit dieser besagten Liste. Kleiner Hint, es geht um die heißesten Talente und 23 oder jüngeren ja. In der Liga. Und da gibt's echt einiges an Diskussionsstoff, weil wir uns da nicht nur die Top Cats anschauen, sondern ein bisschen tiefer gehen. Absolut. Bevor wir das tun, ich hatte gerade in unserem Vorgespräch gesagt, dass ich mal kurz, wenn wir so die News der Liga betrachten, über mal wieder einen Ausrutscher, verbalen Ausrutscher von DeMarcus Cousins sprechen möchte. Und zwar ist er mit einem Reporter des Sacramento Bee zusammengeprallt, beziehungsweise hat den in der Kabine zur Rede gestellt auf, ja, Art und Weise mit ziemlich vielen Schimpfwörtern. Es hat sich also direkt vor ihm aufgebaut, den Finger ins Gesicht gehalten und so weiter. Es ging darum, dass ihr vielleicht alle mitgekriegt habt, dass Boogie und Matt Barnes, als sie beim Auswärtsspiel bei den Knicks waren in den USA, in so einem Club einen kleinen Zwist hatten mit ein paar Clubbesuchern und der Reporter in seiner Story, die er darüber geschrieben hat, ein bisschen gesagt hat, naja, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, als Boogie mit seinem Bruder vor ein paar Monaten unterwegs war, ist genau das Gleiche passiert, der Bruder ist verhaftet worden. Lange Rede, kurzer Sinn, dass über seinen Bruder geschrieben wurde, hat Boogie gar nicht gepasst. Jetzt ist es aber so, durch diese sehr aggressive Art und Weise, wie er das gemacht hat, es ist sogar mittlerweile ein Video aufgetaucht, überlegt die NBA, sich tatsächlich ihn 2-3 Spiele zu sperren, aufgrund der Wortwahl, die er da getroffen hat. Und passend dazu hat Howard Beck, einer der renommiertesten NBA-Schreiber in der Liga, geschrieben, dass er in den letzten Wochen ohnehin mit vielen GMs gesprochen hat über Boogie Cousins, nämlich genau darüber, was wir auch schon mal zum Thema hatten, ob er getradet wird oder nicht. Und fast alle GMs gesagt haben, aufgrund solcher Vorkommnisse, dass sie nicht für ihn traden möchten. Sie wissen alle um das Talent, sind aber nicht bereit, für so jemanden Assets rauszurücken. Sehr interessante und zugleich ein bisschen traurige Geschichte. Wir haben da per WhatsApp ein bisschen drüber gesprochen und ich war da ein bisschen resolut und habe gesagt, ja, Pech, tut mir nicht leid für Boogie Cousins, keinerlei Mitleid. Du hattest nämlich erwähnt, ja, schade um das Talent, was er vergeudet. Es sieht so aus, als würde er sich selbst da sehr, sehr viele Steine in den Weg legen. Und das ist auf jeden Fall unbestreitbar. Er hat jetzt mittlerweile in 25 Spielen schon 9 Technicals. Viele davon wirklich einfach undiszipliniert halten. Wie ihr wisst, seit Rasheed Wallace 40 Technicals oder 42 Technicals gibt es eine Regel, dass nach dem 16. Technical in der regulären Saison nach jedem zweiten weiteren der Spieler für eine Partie aussetzen muss. Und das ist eine Sache, die natürlich für deinen besten Spieler absolut schlecht für das Team ist. Deshalb hätte er allein da schon einen ziemlichen Einlauf bekommen sollen von Team Officials und vom Trainerstab, dass er eben da mal ein bisschen drauf achten muss, nicht so viele Technicals zu bekommen. Und jetzt eben noch dieses Video, ich habe es mir auch mal angeschaut, wo er sich physisch wirklich vor diesem gefühlt halb so großen, 850 Jahre alten Mann aufbaut. Zugegeben, ich glaube, es ist nicht leichter, als Sportler in meinem Spotlight zu stehen, wenn dann eben Familie oder ähnliche Sachen mit reinkommen. Aber offensichtlich ist sein Bruder auch eine öffentliche Person, was auch immer das heißt, sei es, dass er Künstler, Musiker oder sonst wer ist. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass er gegen einen Pressekodex verstoßen hat oder sowas. Und gerade bei so Negativschlagzeilen ist es meiner Ansicht nach nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie nur als Paparazzi-mäßig das Privatleben beleuchtet. Also das ging gar nicht. Es ging sogar so weit, dass der PR-Mann von Sacramento dann da eingriff und gesagt hat, okay, Boogie ist jetzt mal gut, und ihn physisch weggeschoben hat, weil er wirklich fiese Wörter auf ihn drauf geprasselt hat lassen. Und ja, to make a long story short, ich glaube, dass das einfach nur ein weiterer Nagel im Trade-Sarg ist für die Sacramento Kings, die wirklich versuchen müssen, ob sie es nun letztlich machen oder nicht, zu gucken, was der Markt für Boogie hergeben würde. Ja, und dadurch, dass er sich so selber demontiert, wir hatten vor ein paar Wochen über Boogie und einen möglichen Trade mal gesprochen. Das Problem, das ich darin sehe, ist, dass Sacramento ja echt ein kleiner Markt ist und man da von den Journalisten her oder von dem Aufkommen, was über dich geschrieben wird, noch relativ in Ruhe gelassen wird. Und dieser Text, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, war auch nicht sonderlich aggressiv geschrieben. Wenn wir mal überlegen, dass Boogie in L.A., New York, Boston oder Miami, Chicago irgendwie größeren Märkten landen würde, wo viel mehr Reporter sich auch Stories ausdenken beziehungsweise über dein Privatleben schreiben, dann würde das ja im Zweifel nicht besser werden. Und wenn das in so einem kleinen Markt wie Sacramento schon nicht funktioniert, mit einer recht harmlosen Story, dann kann ich verstehen, dass viele GMs laut Howard Beck davon Abstand nehmen und sagen, nee, also wir haben uns das jetzt über die letzten Jahre angeguckt, es ist keine Besserung in Sicht. Und klar, jedes Team kann 7, 20 und 12 jede Nacht gebrauchen, aber kein Team kann diese Art von Spieler gebrauchen, den wir dann wahrscheinlich auch zum bestbezahlten Spieler unseres Teams machen würden, der unsere Franchise in der Öffentlichkeit, im Lockerroom und so weiter und so fort so durcheinander bringt. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir haben ein tatsächlich trauriges Thema noch für alle NBA-Fans der letzten Jahre. Solange ihr NBA guckt, werdet ihr diese Personen immer mal wieder gesehen haben. Vor allem mit den in den Mid-Game-Interviews mit Popovic war es über die Jahre immer sehr lustig. Das ist Craig Sager, der in dieser Woche leider verstorben ist. Auch da wollten wir noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ja, ich bin vielleicht so ein bisschen als Preface dazu, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was so Beileidsbekundungen für öffentliche Personen betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dann immer auf den Rest in Peace Bandwagon gesprungen wird. Mhm. Ich mache das normalerweise nicht wirklich so gern, weil wenn die Person mir nicht wirklich was bedeutet hat und sie nur eine öffentliche Person war, dann finde ich das ein bisschen falsch. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja. Bei Craig Sager ist das tatsächlich ein bisschen was anders. Ich muss jetzt nicht irgendwie öffentlich posten, Rest in Peace oder sowas. Ich glaube, das ist klar, dass alle Leute ihm das wünschen würden, dass es halbwegs schmerzfrei gewesen ist und dass der Abgang nicht so schwer war für seine Familie und seine Angehörigen. Aber er hat wohl schon einige bedeutende Dinge gemacht, jetzt gerade im Hinblick mit, wie er seine Leukämieerkrankung, glaube ich, war es dann, bekämpft hat und aber auch wie er eben seinen ganzen Job und sein Leben ja wirklich angegangen ist und dass er mehr war als nur derjenige, der immer so einen farbenfrohen Anzug getragen hat, sondern dass er versucht hat, ein bisschen den Entertainment-Faktor wirklich nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen beleuchtet und auch mal kritisch betrachtet in anderen Sportarten, dann kommt das wirklich ein bisschen zu kurz. Wenn man jetzt im Fußball so jemand hätte zum Beispiel, das wäre wirklich bahnbrechend. Und da gibt's irgendwie nur diese bierernsten Reporter. Und Craig Sager hat wirklich auch Ahnung vom Spiel gehabt. Natürlich war das eher so ein bisschen das Glamouröse und Spaßhaftige, aber er konnte halt auch komplett wirklich super ernsthafte Taktikfragen oder so fragen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig gewesen für die Entwicklung der NBA. Ja, finde ich auch. Und gerade, wir haben jetzt am Anfang über Journalismus gesprochen, beziehungsweise wie die mit den Spielern umgehen. Und ich finde auch, dass Craig Sager, solange ich NBA gucke, immer das alles so mit so einem Augenzwinkern gemacht hat, sich selber nicht zu ernst genommen hat, diesen ganzen NBA-Zirkus nicht zu ernst genommen hat und selbst in den letzten Jahren seiner Krankheit immer so ein für gute Laune stand. Und auch solche Leute, ich hatte es gerade angesprochen, wie Popovic, die ja offensichtlich keine Lust auf solche kurzen Interviews nach dem ersten Viertel haben. Selbst die sind, oder denen ist er sehr ans Herz gewachsen durch seine Art. Auf der einen Seite, was du angesprochen hast, das sehr Professionelle, und auf der anderen Seite wirklich auch mit dem Verständnis dafür, dass eben das Interview oder der Journalismus an der Stelle in einem NBA-Spiel nicht das Wichtigste ist und man versucht eher für die Fans so nach ein, zwei lustige Zitate aus den Leuten rauszukriegen. Und ich glaube, das war in der Art und Weise, wie er das gemacht hat, einzigartig und wird wahrscheinlich auch einzigartig bleiben. Absolut, und nehmen wir jetzt wirklich mal das Beispiel, dass jetzt jemand sagen würde, ja okay, aber das war ja alles ein bisschen überfärbt und ein bisschen lächerlich, wie er das gemacht hat, ich hätte da lieber ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit drin. okay, angenommen, wir haben jetzt wirklich ein Seiteninterview und da sagt einer, okay, hier der Gegner hat 43% unterm Korb geworfen, aber 56% weiß ich nicht, Effective Field Goal Percentage, wie kann man denn da mit dem den Pick and Pop irgendwie verteidigen? Ja. Also jetzt angenommen, du hast wirklich eine taktische Frage, da sind alle Spieler und Trainer mittlerweile PR-Fuchse, dass die immer einen Blabla parat haben, was im Prinzip das Interview fürs Interview okay ist, aber nichts sagt. Dann würden die sagen, ja, natürlich, wir müssen da ein bisschen besser rotieren und Anthony Davis ist ein guter Spieler, da müssen wir halt einfach ein bisschen helfen und vielleicht von der Weak Side mal ja, mehr Hilfe bringen oder so. Was sagt mir das? Das hätte ich auch selber sagen können oder selber mir erklären können. Da brauche ich kein Interview für, dann habe ich lieber jemand, der ein bisschen Entertainment reinbringt. Ne? Ja, und der ganze Analytics-Part ist so groß geworden in den letzten Jahren in der NBA, dass ich glaube, dass alle wirklich Hardcore-NBA-Fans genug Möglichkeit haben, das auch in verschiedenen Shows zu kriegen. Und sowas wie die Jungs bei TNT machen oder eben auch Craig Sager gemacht hat, das ist der Entertainment-Faktor, das ist ein bisschen lustig, das ist auch für die Leute, die vielleicht nicht jeden Tag Basketball gucken, die dann den einen oder anderen Insight kriegen, und wenn es dann ganz tief in die Stats gehen sollte, dafür hat man andere Formate, die man sich anhören kann. Definitiv. So, bevor wir zu unserer sagenumwobenen Liste kommen, hattest du, glaube ich, noch ein, zwei Topics, die du besprechen wolltest. Genau, nehmen wir nochmal drei Quick-Hitter raus. Wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert war die gestrige Leistung von Russell Westbrook. Nicht, dass er wieder einmal ein Triple-Double aufgelegt hat, mit atemberaubenden Zahlen, sondern er hat 22 Assists aufgelegt. Das wäre an für sich schon absolut bemerkenswert. Tatsächlich habe ich da aber mir das Spiel mal angeschaut und die Stats dazu. Du wirst es nicht glauben, Marius, aber in seinen 34 Minuten, die er auf dem Parkett war, hat er eine 100%ige Assist-Rate. Das heißt, kein einziges Assist, während er gespielt hat, wurde von einem anderen Spieler aufgelegt. Für OKC. Wahnsinn. Wenn wir ausblicken auf den Titel MVP, wo, glaube ich, wir beide der Meinung sind, dass er von den Stats er und Harden aktuell auf 1 liegen, dann zeigt aber das nochmal ein bisschen, es ist ja immer die Frage, wie man so einen MVP-Titel interpretiert, dieses Most Valuable, wer ist der wertvollste Spieler für sein Team, und ich glaube, so ein Stat unterstreicht nochmal, dass OKC ohne Westbrook ein Lottery-Team wäre, sehr wahrscheinlich, und die Houston Rockets, über die wir auch nochmal ein, zwei Sätze verlieren werden, die gerade 10 in Folge gewonnen haben, ohne Harden lange, lange nicht so gut wären, aber vielleicht auch nicht so schlecht, wie es OKC ohne Westbrook wäre. Was meinst du? Ja, ich glaube, dass James Harden, du hast das jetzt ein bisschen vorweggenommen, ich glaube, wir wollten gleich auch noch ein bisschen über Houston sprechen, dann noch ein bisschen mehr macht, was so die komplette Abhängigkeit betrifft. Aber das ist wirklich extrem dünn. Ich glaube, das kann man nicht so leicht auseinanderhalten. Die beiden sind einfach unglaublich dominant und vor allem auch unglaublich effizient in dem, was sie tun. Also auch wenn man natürlich bemängeln kann, hier gibt's uncontested Rebounds, Westbrook geht Rebound fischen. Ich habe das über Twitter mal ein bisschen auch geäußert, dass ich das ein bisschen bemängle, diesen absoluten Fokus auf Triple-Doubles. Im Prinzip ist egal, ob er 36-9-12 auflegt oder 36-10-12. Macht keinen Unterschied im Prinzip. Gerade wenn der 10. Rebound dann eben ein uncontested Rebound war, den er von Steven Adams weggefischt hat. Denn wenn man sich da daran vorbeigehend mal mit den Zahlen beschäftigt, ist es eindeutig, dass die beiden nochmal ein Level über allen anderen in der gesamten Liga sind. Wahnsinn. Ich habe gelesen, der letzte, der ein Triple-Double mit 20 Punkten und 20 Assists mindestens hatte, war Rod Strickland 1996. Wäre eher was für unsere Memory Lane-Reihe, die ihr hoffentlich alle fleißig hört, als jetzt für das Tagesgeschäft. Zweiter Spieler, den ich noch erwähnen wollte, ist tatsächlich Dwight Howard. Viel gescholten und auch mit vielen Fragezeichen behaftet vor der Saison nach seinem Wechsel nach Atlanta. Das Homecoming Light möchte ich es mal nennen. Da hat er viel getönt. Ja, ich werde jetzt hier einen offensiveren Part übernehmen. Ich will wieder Focal Point der Offensive sein. Aber ich glaube, das war eher weiß ich nicht, eine Masche von ihm in den Interviews, mhm. weil er offensiv nicht so viele Touches bekommt, aber dafür enorm integriert ist trotzdem und wirklich wieder zu einer defensiven Force geworden ist und offensiv effizient ist wie wahrscheinlich fast nie zuvor. Er spielt nur 29 Minuten pro Spiel, der zweitniedrigste Wert seiner Karriere, hat aber total mit Abstand die höchsten Offensiv-Rebounds in seiner gesamten Karriere mit 4,7 pro Spiel. Der nächstbeste Wert war 2008 im Peak als 23-Jähriger bei den Orlando Magics, wo er 10 Minuten mehr auf dem Parkett stand mit 4,3. Also das ist wirklich bemerkenswert, wie er so ein Bounceback-Year hat. Dwight Howard sicherlich einer der Gründe, wieso Atlanta die Saison sehr, sehr gut die Transition gemeistert hat. Und ein Grund dafür, warum mein Fantasy-Team aktuell gar nicht so schlecht dasteht. Ich will uns gar nicht unnötig auf die Schulter klopfen, aber ich finde, am Anfang der Saison haben wir was Ähnliches gesagt, dass er, wenn er bei den Atlanta Hawks einen dominanteren Part übernehmen möchte, dass das nicht unbedingt viel mit Touches zu tun haben muss. Dass wir beide gesagt haben, wir würden ihm jetzt nicht andauernd den Ball in den Post werfen, sondern eher so eine leicht veränderte Version von DeAndre Jordan spielen, dass er sehr viele Lobs bekommt, dass er hart zum Korb geht, zum Korb rollt, dass er viele Screens setzt und dadurch automatisch in die Offensive eingebunden wird. Was dann aber dazu führt, dass er zum Beispiel auch an den offensiven Brettern eben aktiver werden kann. Das muss nur nicht jetzt jedes Mal in einem Post-Up enden, weil ich glaube, dafür ist er einfach in seinen Fähigkeiten zu limitiert und das wird sich auch über seine Karriere nicht mehr ändern. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten ihn in der letzten Saison schon mal auf der Klippe stehen, als wir so eine kleine Reihe hatten, wo wir immer Spieler rausgezogen haben, die über ihren Peak hinaus waren, wo wir sagen, jetzt geht's eigentlich eher abwärts als aufwärts und da hat er uns zumindest ein bisschen Lügen gestraft, weil er seine Rolle da nochmal verändern konnte und sich selber nochmal ein bisschen in dem Team neu erfunden hat. Ja, witzig. Ich würde ganz gerne nochmal einen Spieler rausnehmen, bei dem das nämlich eben anders ist, der anders eingesetzt wird dieses Jahr. Und das ist Andre Drummond. Ich glaube, das ist so ein klassischer Punkt, dass er versucht, zu viel zu machen offensiv. Dass Drummond jetzt teilweise im Low Post ist und irgendwelche Hooks wild rumwirft und ich glaube, dass das ein bisschen kontraproduktiv ist, was sein Skillset betrifft. Da wird Dwight Howard in Atlanta wesentlich schonender eingesetzt für die Offensive, wesentlich effizienter, dass man wirklich der Ball rumgelaufen wird und man vielleicht nur 3-4 Post-Ups macht im Laufe des Spiels und sonst eben, wie gesagt, per Lobs, per Pick-and-Roll, Finishing eingesetzt wird. Wir schreiben gerade parallel an unserer Liste in dem Skype-Chat. Hast du noch ein Thema, was wir besprechen? Sonst könnten wir vielleicht schon dazu kommen. Ich glaube nämlich, besser wird es mit unserer Liste nicht mehr. Komm, wir sind ja ehrlich zu unseren Hörern. Ich habe gerade Andy Drummond rausgesucht und habe gesehen, er ist 23. Hab dir, während du gesprochen hast, geschrieben bei Skype, Drummond ist 23. Und dann hast du geschrieben, ich zitiere, fuck, meine Liste ist keine 20 Cent wert. Ciao, Chris, dann Chinesisch lernen. Also das Ding ist, wir können euch mal ein bisschen abholen. Wir haben unter der Woche, hattest du geschrieben, lass uns doch mal so einen Ausblick auf jüngere Spieler machen und nicht so nur das offensichtliche, ist jetzt Karl Anthony Towns, Porzingis, Giannis, den besprechen wir gleich auch noch. Nicht nur so die offensichtlichsten jungen Spieler, sondern lass uns doch mal gucken, wenn wir so eine Liste machen, wer ab Platz 10 stehen würde. Jetzt haben wir uns selber auferlegt, dass wir die Spieler nehmen, damit die nicht schon so etabliert in der Liga sind, dass die 23 oder jünger sein müssen. Und dann suchst du die ganze Zeit in der NBA rum, guckst Team für Team durch, ja, wer ist es denn, wer ist es nicht? Und dann gibt's eben Spieler, wie jetzt Andre Drummond, die uns jetzt erst aufgefallen sind, wo wir am Anfang des Pods in unserem Vorgespräch schon Panik hatten, fuck, hoffentlich haben wir nicht so einen offensichtlichen vergessen, die schon ewig in der NBA spielen und die man gar nicht mehr so auf dem Zettel hat, dass die eben noch blutjung sind. Ja, das hast du jetzt gerade gesagt und ich bin jetzt dabei, irgendwie meine Liste weniger peinlich zu machen, sagen wir mal so. Ja, vielen Dank für diese lange Überleitung. Ich bin nämlich gerade dabei, Sachen zu schreiben. Tschüss, Dennis Schröder. Mach's gut. Die Liste war gut. Oder mit dir, aber besser ohne dich. Und nein, also der Hintergrund, du hast es erwähnt, ist so ein bisschen, ich habe einen Podcast gehört von dem Dunkdon-Podcast oder eine Episode des Dunkdon-Podcasts und die haben eben Besagtes gemacht, aber nur 1 bis 10, die 10 besten Talente. Und es ist für mich wirklich echt langweilig, jetzt einfach nur über Eddie und Karl-Anthony Towns zu sprechen. Und weil wir wissen, dass ihr alle absolut plagt seid, was die NBA betrifft, können wir wirklich easily 10 bis 20 machen und da fast schon alleine eine Stunde drüber reden. Ich habe noch eine noch so ein bisschen eine Honorable Mention Liste oder Leute, die es hätten schaffen können. Die ist nochmal über 20 Spieler tief. Das heißt, wir hätten theoretisch eine Top 50 machen können. Das heben wir uns vielleicht nochmal auf für die Offseason, aber lasst uns doch mal loslegen. Wie gesagt, Hintergrund 23 oder jünger ausschließlich. Die Jahre in der NBA, die Saisons in der NBA spielen keine Rolle. Also wenn du jetzt junge Spieler hast wie Bradley Beal oder jemand wie Giannis, die jung in die Liga gekommen sind und jetzt schon lange da spielen, das macht nichts. Die sind mit von der Partie. Wichtiger Punkt, wir nehmen nicht Spieler oder den jetzigen Standpunkt der Spieler, und sondern das Talent-Level und auch so ein bisschen die Ceiling, okay? Also deshalb spicen wir es ein bisschen ab. Ich habe zum Beispiel einen Spieler auf Rang 10, wo du direkt aufschreien wirst. Und da werte ich eben Ceiling und Potenzial wesentlich höher als der Ist-Faktor quasi. Ja, bei mir ist das alles durcheinander geflogen. Also, ich fange einfach mal an mit meinem Platz 10. Oder sollen wir unsere ersten 10 noch nennen? Damit wir sicher sind, dass keiner vergessen wird. Okay, machen wir nicht. Also, mein Platz 10. Devin Booker. Interessant. Hatte ich kommt bei mir erst auf Rang 14. Ja. Ich glaube, warum ich ihn auf Platz 10 habe, also relativ hoch, ist, dass ich meine, dass Eric Bledsoe und Brandon Knight ihn gerade noch so ein bisschen hindern, daran sein Potenzial völlig auszuschöpfen, weil seine Rolle eben noch vor allem hinter Eric Bledsoe eher die eines Sidekicks ist. Ich bin aber der Meinung, dass er der Lead Guard der Phoenix Suns zukünftig sein sollte und dass man ihm eher... Sie haben ja mit Leuten wie Alex Len zum Beispiel gute Leute, auch große gute Leute um ihn rum, dass man ihm eher aber lieber einen guten Forward oder guten Center an die Seite stellen sollte, damit er sich völlig entfalten kann. Natürlich ist er auch ein Shoot-First-Guard, also ob er jetzt auf der 2 spielt oder auf der 1, aber für mich auf Platz 10, weil ich glaube, wenn der Kader anders aufgestellt wäre, dann wäre auch sein Talent nochmal irgendwie mehr öffentlich zum Tragen gekommen bisher. Sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe ihn schwächer, weil ich sehe, dass er noch nicht bewiesen hat, dass er wirklich den Dreier so regelmäßig trifft, wie seine Reputation es verlangt. Ich glaube, da ist er derzeit über seine Karriere bei 33%. Bei 5 Attempts, also ich find's wirklich interessant, dass da seine Reputation wesentlich besser ist als Shooter, als es tatsächlich ist. Zach LaVine zum Beispiel ist ein wesentlich besserer Shooter bislang in seiner Karriere gewesen als er. Aber das Talent als Scorer ist natürlich da. Für mich ein bisschen zu eindimensional, um höher zu sein. Okay. Dann. Das ist, du wirst schmunzeln, weil ich derjenige bin, der bis vor kurzem noch der Zugführer im Bandwagon von Booker gewesen bin. Vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt, dass die Leute jetzt anfangen, ihn zu mögen und ich ihn jetzt abstoße. Ja, kann sein. Zach LaVine finde ich interessant, dass du ihn als Referenz genommen hast, weil ich glaube, das könnte vielleicht mein Argument auch ein bisschen unterstützen. Zach LaVine kriegt halt viel mehr offene Schüsse, als das Devin Booker kriegt, aber gerade eben deswegen, weil er einen guten Big Man und einen guten Forward an seiner Seite hat, die auch viel ziehen, auch Aufmerksamkeit des Gegners. Aber gut, sei es drum, wir wollen uns ja nicht eine halbe Stunde über jeden unterhalten, aber bei mir Booker auf der 10. Wer ist bei dir auf der 10? Ja, Aufschrei in 3 Sekunden bei dir. Ich habe Brandon Ingram. Das war auf der 10. Und das ist natürlich komplett Potenzial und Ceiling. Jetzt mittlerweile gibt es so ein bisschen diese 5 Punkte, 4 Rebounds, 2 Steals Spiele von ihm. Nicht wirklich wesentlich mehr. Und alles, was er macht auf dem Platz momentan, ist Intuition. Er hat wirklich keine Ahnung, wie NBA Basketball läuft. Aber ich glaube, dass das eines dieser Spieler ist, die wirklich, wenn er sich richtig entwickelt, wirklich groß werden können. Man hat das gesehen, also alles unter großem Vorbehalt, aber man hat das gesehen bei Giannis, man hat das gesehen bei Leuten wie Kevin Durant, die absolut viel zu dünn halt in die Liga kamen, aber halt unfassbar athletisch waren, eine wahnsinnige Spannweite hatten und die man beobachten konnte, dass sie defensiv und offensiv einen sehr, sehr guten Riecher haben. Und das sehe ich bei Ingram und ich glaube, dass seine Ceiling mit am höchsten ist von den Spielern, die wir haben. Deshalb von 10 bis 20 auf dem ersten Platz so gesehen. Okay, bei mir ist auf der 11 Julius Randle. Und zwar vor allem, am Anfang muss ich sagen, war ich nicht so überzeugt von Julius Randle. Mittlerweile aber, wir haben ihn ja mit den Lakers adoptiert in einer der letzten Folgen. Mittlerweile bin ich ein großer Fan geworden, muss ich sagen. Er kann keine Sache überragend, kann aber viele Sachen sehr, sehr, sehr gut. Und gerade durch sein Wachstum, nicht was seine Körpergröße angeht, sondern seine Spielerpersönlichkeit in den letzten Wochen und zum Start dieser Saison, bin ich ein großer Fan geworden und deswegen ist er auf Platz 11 bei mir. Krass. Kleine Überraschung. Randle ist bei mir gar nicht drin. Hoppla. Ich hätte auch gesagt, dass ich zum Beispiel immer Jokic vor Randle nehmen würde. Aber gut, da kann ich dann drüber sprechen, wenn Jokic kommt. Deine Fantasy-Brille ist das. 11 ist bei mir Zach LaVine. Kommt auch noch nicht Booker. LaVine legt dieses Jahr schon 20 Punkte auf, über 20 Punkte und das extrem effizient. Kann aus dem Gym springen und ist vor allem im Open Court ein absoluter Wrecking Train. Und das hat für mich den Ausschlag gegeben, dass dieses komplette Offensivpaket athletisch betrachtet hat er auch definitiv die Tools, überdurchschnittlich Defense zu spielen. Da ist natürlich noch sehr viel Raum nach oben, aber ich glaube, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler sein kann und irgendwann James Harden, so eine Situation in Minnesota passiert, dass man drei Spieler hat, die zu gut sind, um sie alle im Team zu behalten. Und ich glaube, dass LaVine so ein bisschen da die Harden-Rolle bekommen könnte. Wow, krass. Also ich glaube, selten bei einem Thema lagen wir so weit auseinander. Zach LaVine ist bei mir, hat es ganz, ganz knapp überhaupt da reingeschafft, ehrlich gesagt. Für mich ist Zach LaVine... wie sage ich das so, dass du jetzt nicht anfängst zu schreien? Ja, doch, er ist die bessere Version von Corey Brewer. Vielleicht. Oh nein! Ohne Spaß. Ab und zu mal ein Dreier-Treffen, keine Verantwortung in der Offense. Schnell wie Sau, athletisch wie Sau, kann gut zum Korb ziehen, aber für mich ist er absolut eindimensional aktuell noch und profitiert immens davon, dass so viel Aufmerksamkeit auf Wiggins und auf Karl Anthony Towns lastet. Oh, Corey Brewer wirft mehr Steine als Katapulte im Mittelalter. Ja, gut. Zach LaVine macht ist so mehr dimensional wie oh je. Weiß ich auch oh nicht. Je. Kommen wir zu Nummer 12. Hab ich Jamal Murray. Hab ich Jabari Parker. Gerade Jabari Parker. Ja, für mich Murray. Man muss auch ein bisschen die Positionen betrachten. Wir leben momentan in einer Zeit innerhalb der NBA, wo Big Men en masse talentiert durch die Liga latschen. Deshalb habe ich eher vor allem Flügelspieler genommen, die ein bisschen rarer gesät sind momentan. In dem Fall Murray, der Shooting Guard, Combo Guard ist und im Zweifel sogar irgendwann vielleicht die Point Guard Duties bei den Denver Nuggets übernimmt, weil dort der Emmanuel Mudiay, der Point Guard, enorm struggelt. Mhm. Wahnsinniger Shooter. Schrei ich jetzt nicht auf, sehe aber Jabari Parker bei mir auf Platz 12 vorne. Man hat ihm am Anfang seiner Karriere gesagt, er könnte sowas wie ein Poor Man's Carmelo Anthony werden oder hat ähnliche Anlagen. Ich finde es, wir kommen ja gleich noch zu den Bucks, ich finde es sehr stark, wie er zusammen mit Giannis, der natürlich da in dem Team über allem schwebt im Moment, aber den Ausfall von Chris Middleton mit kompensiert. Ich mag sein Spiel total gerne, super unaufgeregt. Jetzt auch nicht so unbedingt der Stat Chaser in dem Team, aber für mich als zweite oder dritte Kraft in einem sehr guten Contender-Team in ein paar Jahren vielleicht absolut wichtiger Spieler und für mich auf jeden Fall noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Auf 13 habe ich dann allerdings auch Ingram, muss ich sagen, und die Argumentation ist da genau wie bei dir, dass es ausschließlich Potenzial und Ceiling ist. Ich habe einen Spieler, den wir noch nicht genannt haben, vielleicht ist er aber auch bei dir unter den ersten 9, Bradley Beal an 13. Bradley Beal ist tatsächlich bei mir auf Platz 9. Hm, okay. Ja, vielleicht gehen wir am Ende nochmal die ersten 9 durch. Ich finde das dieses Segment ziemlich, ziemlich cool, weil es sind noch so viele Möglichkeiten, ja, die wir eben unterschiedlich haben. Ich glaube, wir hatten bisher noch keinen Spieler gleich gerankt. Nee. Wieso 13 bei mir? Bradley Beal, da bin ich natürlich, wenn ich jetzt sage, ich nehme Upside und Talent ein bisschen mehr in den Fokus, ist natürlich schwierig, weil Bradley Beal wesentlich mehr bislang schon gezeigt hat in der NBA als fast alle, die hier von auf der Liste 10 bis 20 sind. Ist ein unglaublich agiler Spieler, aber ebenso auch fragil. Er verbringt eben sehr, sehr viel Zeit außerhalb des Platzes mit seinen Verletzungen. Und ich glaube, dass das ein bisschen seine Ceiling limitiert. Ich weiß nicht, ob er wirklich der beste Spieler in seinem Team werden könnte. Ja, und da gehe ich nicht nur auf Ceiling tatsächlich, weil Bradley Beal ist für mich auch so ein Beispiel, ist schon einige Jahre in der NBA, trotzdem noch sehr, sehr jung. Wenn man das jetzt dann vergleicht mit Brandon Ingram, der gerade erst reingekommen ist, fände ich es dann ein Stück weit unfair, Bradley Beal gegenüber nur auf Ceiling zu setzen, weil sich Bradley Beal schon mit 20 Punkte Averages knapp in der NBA bewiesen hat, trotz seines sehr jungen Alters. Natürlich mit Minutes Restriction auf Verletz und so, das ist die eine Sache. Aber da, wenn die Entwicklung von Brandon Ingram nach 2-3 Jahren NBA so ist wie das, was Bradley Beal jetzt hat, dann haben die Los Angeles Lakers mit ihm, also die Verletzungen und so, mal außen vor gelassen, aber dann haben die Lakers damit einen guten Pick gelandet. Aber dass Bradley Beal das in dem Alter jetzt schon hat, ist für mich dann ein Grund, warum ich ihn schon in die Top 10 gewählt habe. Auf 14 kommt dann bei mir Jokic. Mein Fantasy Waterloo, dein Fantasy-Lieblingsspieler aktuell. Haha! Ja, Jokic ist bei mir auch auf der Liste, kommt ein bisschen später, aber lass uns kurz über ihn sprechen. Ich glaube, dass bei ihm dieses Filigrane natürlich super stark rauskommt. Er kann den Ball verteilen, er hat ein wahnsinnig gutes Auge für den Mitspieler, ist super clever im Post, hat aber auch einen sehr weichen Jumper. Das sind alles Dinge, die ihn extrem wertvoll machen, offensiv. Aber seine Ceiling ist eben limited, weil er nicht der Defensivanker sein kann. Man darf jetzt auch nicht alles von einem Spieler verlangen, natürlich, aber er wird jetzt bestenfalls Durchschnitt sein, defensiv, würde ich sagen, in der Team-Defense. Ich glaube, individuell fehlt ihm so ein bisschen die Länge. Ich glaube, er wird nie der größte, athletischste, also er wird immer gegen jemanden spielen, der entweder größer oder athletischer ist. Ich glaube aber, in Zukunft wird er selten gegen jemanden spielen auf seiner Position, der einen höheren Basketball-IQ hat als er. Und ich glaube, das spielt in seine Ceiling für mich jedenfalls nochmal ein bisschen mit rein. Du hast das Passing-Game schon angesprochen. Unheimlich gute Court-Vision. Ich habe gestern dann ein bisschen was von den Knicks gegen Denver gesehen, wie er ausboxt und was er für ein Stellungsspiel unterm Korb hat, für Tip-Ins und für offensive Rebounds und so weiter und so fort. Das unterscheidet ihn so krass vielen anderen Big Men gegenüber. Das stimmt. Wenn er jetzt noch tatsächlich den Jumper ein bisschen besser trifft, dass er die Defense noch weiter nach außen ziehen kann und dann eben diese Court-Vision beibehält, dann wird er, glaube ich, ein super, super wertvoller Spieler. Ja, das stimmt. Extrem effizient auch, ja, und ein super Teamspieler. Also sicherlich vielleicht auf der Liste sogar derjenige, der beste Teammate ist, sowohl sportlich. Ja, glaube ich auch. Du spielst sehr gerne mit ihm zusammen, glaube ich auch. Ja. Wen hast du Booker, als nächstes? Ja. Ich habe es vorhin gesagt, Devin Booker. Ja, ich glaube, haben wir genug drüber gesprochen. Ich wäre jetzt bei Platz 15, ist es richtig? Ja. Ja. Ist bei mir Aaron Gordon. Und zwar Aaron Gordon deswegen, ich halte ziemlich viel von Aaron Gordon, finde aber, dass er so schlimm falsch eingesetzt wird von den Orlando Magic aktuell, dass ich mir davon verspreche, vielleicht auch ein bisschen naiv oder blauäugig, aber mir davon verspreche, dass seine Ceiling noch viel höher ist als das, was er im Moment zeigen kann. Die Trades in der Offseason und die Signings von den Magic haben dazu geführt, dass ich finde, dass er dass er seine Rolle nicht so entfalten kann, wie man sich das gerne wünschen würde. Und ich hoffe, das ist in Zukunft der Fall. Deswegen mit ein bisschen Vorschusslorbeeren gesegnet ist Gordon bei mir auf der 15. Er spielt die falsche Position. Ja. Er ist einfach kein Small Forward. Man hat eine Sache, die jetzt ein bisschen positiv rauskommt, dadurch, dass er auf der falschen Position eingesetzt wird. Er muss ein bisschen mehr sein Ballhandling üben, kriegt ein bisschen mehr Finesse, was so ein bisschen die Ballverteilung betrifft und auch die Penetration. Aber ich weiß nicht, das ist auch im Prinzip alles, was man da raussagen kann. Er muss unterm Korb sein, er muss seine Athletik, die wahrscheinlich was Top 3 in der gesamten Liga ist, glaube ich auch, ja. Muss er halt einfach besser nutzen können. Und das ist wirklich fast alles eine Frage des Trainers, ihn da in eine Position zu setzen, wo er eben dann die Leistung zeigen kann. Ich sehe es auch so, ich habe ihn einen Rang später, okay. Brauche ich also gleich nichts mehr danach dann dazu sagen, aber sehe noch ein Riesenpotenzial. Also so ein 18-10, 18-12 ist easy drin für ihn, was seine Ceiling betrifft, finde ich. Wer ist dein 15er? Jabari. Ah, okay. Ich glaube, da sagen wir gar nicht zu. Da werden wir nachher noch genug drüber sprechen, aber witzig, bislang kein Spieler so gerankt wie du. gut, dann wäre bei mir Platz 16, also bei dir ist 16 dann Aaron Gordon, richtig? Und bei mir ist Platz 16 Dennis Schröder. Haben wir gerade auch kurz drüber gesprochen. Auch 23 Jahre. Ich habe ja auch ab und zu Probleme mit Dennis Schröder gehabt, was sein Spielstil angeht. Ich glaube aber, dass es ihm sehr gut tut, dass er jetzt eine größere Rolle bei den Atlanta Hawks bekommen hat. Und ich hoffe, dass er sich dessen noch mehr annimmt. Also ich glaube, seine Ceiling hat für mich jedenfalls viel mit persönlichem Reifeprozess zu tun. Da weiß ich nicht, inwie schnell der sich einstellen kann, weil natürlich ein Point Guard auch der ist, der auf den zuerst geguckt wird in einem Team. Aber die körperlichen Anlagen, die athletischen Anlagen, die bringt er sowohl in der Offense als auch in der Defense mit. Wenn die Court Vision eines Floor Generals mit Budenholzer in den nächsten Jahren besser wird und sein Schuss noch ein bisschen besser, dann gehört er für mich zu den vielversprechendsten Point Guards in der Liga und ich hoffe, das wird er dann auch weiter unter Beweis stellen. Also du hast definitiv recht mit dem, was du sagst. Er hat jetzt dieses Jahr schon gezeigt, dass sein Dreier wesentlich besser ist als in den Jahren zuvor. Das war super wichtig, dass man nicht einfach seine Schnelligkeit negieren kann, indem man eben einfach tief unter dem Pick and Roll wegtaucht. Und das ist eben jetzt dieses Jahr nicht mehr ganz so der Fall. Er kann ab und zu mal gegen Spieler und Teams bestrafen, indem er dann den Dreier trifft mit passabler Rate. Und das ist ein Punkt, der sein Spiel unglaublich öffnen wird. Und er hat wirklich was Top 10 Speed in der Liga. Insofern ist das als Point Guard natürlich immer wichtig. Und auch was so sein Passing betrifft, ist das besser geworden. Allerdings sind das für mich noch zu viele Turnover. Da muss er ein bisschen solider werden. Ja. Ich habe auf Rang 17 Nikola Jokic. Ah, okay. Den Joker. Gut. Dann habe ich auf Platz 17 Justice Winslow. Aktuell aufgrund von Verletzungsmiserie und ich glaube auch der aufgrund der allgemeinen Situation der Miami Heat vielleicht nicht so ganz groß im Kommen. Ich glaube, dass er in den nächsten Jahren einer der besten Defensivspieler in der NBA wird. Vielleicht so in 3-4 Jahren. Und da Defensivspiel immer so ein bisschen was so Ceilings und so ein bisschen underrated ist und das aber gerade Flügelverteidiger NBA ultra, ultra wichtig sind, wollte ich jetzt mal einen Plus für die Defensiv orientierten Jungs in der Liga machen und ihn mit in die Liste nehmen, also auf Platz 17 aufgrund vielleicht eines potenziellen Defensive Player of the Year in 3-4 Jahren, Justice Winslow. Ja, also das ist definitiv richtig, wenn man sich jetzt einfach mal die Defensive anschaut oder auch die Bedeutung von Defensive, ich glaube die ersten 5 Spieler in meiner Liste, also von 1 bis 5, sind alles Ring Protectors in gewisser Weise. Die haben natürlich das komplette Spiel, aber Defensive darf nicht unterbewertet werden. In der Gefahr, jetzt in Floskeln zu verfallen, würde ich aber fragen, wie ist denn seine Ceiling offensiv? Reicht es, dass er wirklich ein All-NBA-Defender wird oder sein könnte? Darf das wir ihn jetzt hier unter die Top 20 nehmen? Ja, also ich glaube, dass er... Nehmen wir jetzt mal Vergleich Tony Allen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob er so gut wird wie Tony Allen in der Defensive, aber ich glaube, er wird ein sehr, sehr, sehr guter Defender. Er wird aber deutlich besser offensiv, glaube ich, als Tony Allen, weil er eben einen Schuss von draußen schon ab und zu bringen kann. wenn auch nicht jetzt mit den höchsten Percentages, aber dann lass seine offensive Ceiling, lass die vielleicht mal bei 15 Punkten liegen. Wenn du jemanden hast, der 15, 5 und 3 vielleicht offensiv auflegt, dafür aber zu einem der besten Defensivspieler auf seiner Position gehört, dann wäre er für mich schon ein Top-20-Spieler. Hm. Ja, also er muss auf jeden Fall versuchen, wenigstens 40% aus dem Feld zu werfen. Ja, ja, ja, logisch. Das wäre schon, also, das ist ja schon gut. Ich kann verstehen, wo du herkommst. Ich sehe nur, dass sein Floor wesentlich, also sein Talentboden sozusagen, wesentlich niedriger ist als bei anderen Spielern. Es könnte nämlich der Worst Case wäre bei ihm, dass er stagniert, genauso bleibt und nach ein paar Jahren bei 4 verschiedenen Teams war und das war's. Also das könnte ich auch sehen, dass das bei ihm der Fall war, während die Spieler, die wir bislang genannt haben, bis auf Ingram vielleicht alle mehr oder minder eine höhere Ceiling, einen höheren Talentfloor haben. Als okay, er. Ja. Fairer Punkt. Nächster bei dir? 18 wirst du jetzt mir ein bisschen Punkte an die Stirn werfen können. Ich habe nämlich mit Keith Chris, der wahrscheinlich bei dir nicht auf der Liste ist. Ich glaube, dass mit Keith Chris, ich habe ein paar Spiele der Suns gesehen in letzter Zeit, durchaus das Potenzial hat, ein wirklich guter, moderner Vierer zu werden. Hat ideale Länge, ist glaube ich 6'10", hat einen sehr, sehr guten Jumper, ist extrem roh, defensiv, springt bei jedem Pumpfake in die Leute rein, ist absolut übermotiviert, hat auch vielleicht ein bisschen zu viel so ein Edge, dass er sagt, ja, ich kann jetzt hier gegen jeden schon spielen und so. Aber das Scoring sehe ich definitiv als großes Asset. Mich hatte erst überlegt, ob ich TJ Warren mit reinnehme, aber dadurch, dass Keith Chris eben noch jünger ist und noch ein bisschen mehr diese Prototyp-Länge hat, habe ich ihn dann eben mit reingenommen. Ich habe tatsächlich, zu wenig von ihm gesehen. Also ich will dir da jetzt gar, ich habe jetzt auch gar keine Argumente, die ich dir so an den Kopf werfen könnte. Was, das kann doch nicht sein, so und so und so, weil ich einfach zu wenig gesehen habe. Bei mir ist Platz 18 Steven Adams, der ja vom Alter her dann auch noch reinfällt, wo ich sage, er hat keine riesen Ceiling mehr. Ich glaube, wir wissen, wer Steven Adams ist. Er wird vielleicht noch in den ein oder anderen Nuancen besser. Aber für mich ist weniger der Ausblick, sondern das, was ich in der letzten Playoff-Serie gegen die Golden State Warriors von ihm gesehen habe, dass er als einer der wenigen Big Men in der Lage ist, der A, defensiv so seinen Ground halten kann, wie das wenige in der Liga können, aber trotzdem so flexibel ist, auch zu switchen und gegen Zweier und Dreier nicht sehr gut, aber gut verteidigen kann. Und in einer Liga, wo man jetzt Small Ball und die Guards werden wichtiger und es werden unheimlich viele Dreier geschossen und so weiter und so fort, finde ich es ein unheimlich wertvolles Asset, einen Big Man zu haben, der in der Lage ist, auf kleinere Leute zu switchen, wo man nicht direkt eine Position in der Defense mit aufgeben muss oder jemanden noch zum Doppeln dahin schicken muss. Insofern hat er es bei mir in die Top 20 geschafft. Dass er nicht höher ist, liegt daran, dass ich glaube, dass wir schon sehr viel von Steven Adams gesehen haben und da nicht mehr so der riesen Entwicklungssprung kommen wird. Absolut. Ja, ist also ein bisschen das Argument wie bei Justice Winslow, nur dass Justice Winslow eben noch roher ist und ich glaube eine höhere Ceiling hätte, aber Steven Adams ist defensiv eben auch schon enorm hoch. Ich habe ihn auch in meinen Top 20, er kommt bei mir auf 19, am darauf folgenden Rang. Und alles aus den genannten Gründen. Jeder hat Angst in dem gesamten Team. Unglaublich tough. Unfassbar guter Rebounder. Das ist so ein Punkt, wo eben die Zahlen manchmal ein bisschen lügen. Hat bislang nie mehr in seiner Karriere als 7,5 Abpraller pro Spiel gesammelt. Aber das ist eben, weil er die uncontested Rebounds eben alle Kevin Durant oder Russell Westbrook abgelassen hat. Und das ist wirklich, wenn man sich die Rebound-Raten anschaut, ist er da sehr, sehr gut. Und ja, schafft es mittlerweile auch offensiv ein bisschen sich einzubringen mit einem Hook. Das ist ja schon mal ein Punkt, was viele dieser übertalentierten Big Men erst 5 Jahre, nachdem sie in der Liga waren, schaffen, dass sie sich irgendwie einen Move aneignen, Andre Drummond. Und das hat eben Steven Adams bereits gemacht, dass er wenigstens so den Baby-Hook dann drauf hat. Ja, dann brauchen wir über Platz 19 gar nicht zu sprechen, weil wenn das bei dir Steven Adams ist, bei mir ist es Zach LaVine. War natürlich sehr hart, was ich gerade so ein bisschen provokant gesagt habe, ihn mit Corey Brewer zu vergleichen, aber ich bin kein großer Fan. Wahrscheinlich straft er mich Lügen, hoffentlich straft er mich Lügen, weil ich finde das Team der Timberwolves auch mit ihm absolut interessant und die nächsten Jahre werden das hoffentlich noch zeigen. Da haben wir auch am Anfang der Saison schon drüber gesprochen. Dann lass uns doch gucken, wer es bei uns noch so gerade und eben auf Rang 20 geschafft hat. Ich sag dir garantiert auch ein Pick, den wir nicht gleich haben. Und damit haben wir tatsächlich jeden Spieler von 10 bis 20 unterschiedlich. Ich habe einen 76er, du vielleicht auch, aber wir haben definitiv nicht den gleichen. Ja, dann hau raus. Jahlil Okafor. Krass, ich habe eine Vince Noel. Ja, genau. Diese habe ich doch sogar gecallt. Ja, dann schieß mal los. Lass uns sagen, wieso wir den anderen Spieler nicht genommen haben. Ja, also, genau, dann rede ich nicht über Lennon Snell, sondern ich rede über Okafor. Und zwar, weil er eine absolute Schwachstelle in der Defense ist, habe ich ihn nicht genommen. Mir dafür dann nicht zu komplett ist und offensiv er für mich ein Spieler ist, der, also hätten wir die Liste vor 5 Jahren gemacht, hätte ich einen Spielertypen wie Okafor noch easy in die Top 20 gewählt, weil ich glaube, es gibt in seinem Alter keinen, der ein besseres Post-Up-Game hat. Da aber das Post-Up-Game nicht mehr die wichtigste Eigenschaft für mich für einen Big Man ist aktuell, hat er es bei mir nicht geschafft. Jetzt kannst du direkt sagen, Moment mal, aber Nerlens Noel ist ja jetzt offensiv auch nicht die absolute Koryphäe. Das stimmt, aber das gleicht er für mich dann in der Defense wieder aus. Ist wirklich ein enges Rennen. Ich habe in dem Fall gesagt, hey, ich nehme einen Spieler, der 2010 auflegen könnte und das über 6-7 Jahre lang. Und da bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass das kann. Vielleicht nicht bei einem guten Team und vielleicht mit einem der schlechtesten Defensivleistungen, die es so gibt als Big Man. Aber wie es so schön heißt, 2010 sind 2010. Und das ist für einige Teams wirklich sehr, sehr wichtig. Ebenso wie es eben für andere Teams auch wichtig ist, einen Defensivanker zu haben, den du natürlich in einem Duell hast. Unglaublich aktiv, Steals, Blocks, Team Defense, Help Defense, Low Post Defense, hast du im Prinzip alles. Ihm fehlt ein bisschen die Masse, aber defensiv bleibt, kann man da nicht so viel kritisieren, aber offensiv wirklich ein schwarzes Loch, komplett. Und das ist halt der Grund, wieso ich sage, okay, in dem Fall wiegt Offensive für mich ein bisschen mehr als die Defensive. Es ist so krass, weil jetzt kommen die Honorable Mentions. Ich lese mal ganz kurz nur meine Liste vor. Wir hätten das easy so weiterführen können und jeder von denen hätte einen Case, warum er in die Top 20 kommen könnte. Ich habe Chris Dunn, ich habe Caldwell Pope, TJ Warren, Capella, Payton, Bender, Marquise Chris, Okafor, Nurkic. Wir hätten nochmal eine Liste von, selbst wenn wir die alle von 10 bis 20 mit reingenommen hätten, hätte wirklich jeder irgendwie zu irgendwem was sagen können, warum der ein hohes Ceiling hat. Ben Simmons, Jaylen Brown, das ist allein schon, dass wir die beiden nicht genommen haben. Insofern bitte Bühne frei für euch, Leute. Schickt uns Nachrichten, spammt uns die Pinnwand voll, was wir denn hier veranstaltet haben. Gerne auch eine Liste 10 bis 20 von euch. Der Vollständigkeit halber nochmal hier die 1 bis 9, die wir haben, in der Reihenfolge auch. Vielleicht haben wir da auch nochmal unterschiedlich, aber ich glaube maximal ein oder zwei Leute sind nur in unterschiedlicher Reihenfolge bei uns, denke ich. Erster ist AD, zweiter Towns, dritter Giannis, vierter Kristaps, fünfter Embiid, sechster Wiggins, siebter Russell, achter Turner und neunter Drummond. Sind wir gar nicht so unterschiedlich. Nur ein paar Switches in den Positionen. Ich habe AD, ich habe Karl Anthony Towns, Kristaps, Giannis, Embiid, Russell, Wiggins, Drummond, Turner. Habe ich jetzt schon alle genannt? Ich glaube ja. Also da sind, glaube ich, die Verschiebungen, weil es auch offensichtlicher ist, immer nur zwischen den Positionen selber, aber es gibt keinen Drop-off zwischen 5 Positionen, die wir jetzt hatten. Aber super interessant, dass wir es halt mal außerhalb der offensichtlichen Jungs gemacht haben. Fand ich richtig cool, vor allem, dass wirklich kein Platz fast gleich war. Ja, stark, hat mir Spaß gemacht. Super, ich muss leider so ein bisschen auf die Zeit gucken heute. Haben wir noch ein Thema, was wir besprechen wollen, oder wollen wir zu den Bucks übergehen? Nee, los, lass uns direkt reinhauen mit den Bucks, die diese Woche zweimal gespielt haben gegen die Chicago Bulls und sie auch zweimal ziemlich vorgeführt haben. Kleiner Rant nebenan, oder nicht Rant, sondern kleine Anekdote. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, meine Altbierwette, die ich mit dir hatte, dass Fred Hoiberg diese Saison gefeuert wird. Denn die Milwaukee Bucks waren in beiden Spielen absolut dominant, haben es im Hinspiel fast noch aus der Hand gegeben. Das ist auch ein Punkt, den man sicherlich anmerken kann bei dem Bucks-Team dieses Jahr, dass sie Führungen sehr schlecht verwalten. das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man auf der Point Guard Position noch keine Lösung gefunden hat und eben auch ja einer der besten Spieler in Chris Middleton nicht dabei ist. Ja, ich glaube, das ist so eine Fußnote, die wir auch bei dem aktuellen Tabellenstand berücksichtigen sollten. Die Bucks könnten mit Sicherheit noch einen Platz, ich meine, es ist sowieso super eng in der Eastern Conference, aber ein oder zwei Plätze besser stehen oder zwei, drei Siege besser stehen, wenn Chris Middleton eigentlich ihr designierter bester Scorer noch dabei wäre. Dass Giannis jetzt so viel Verantwortung übernimmt, kompensiert das natürlich ein bisschen. Zu den Spielen gegen die Bulls vielleicht am Anfang, ich habe ein bisschen was geguckt, beides Mal haben sie es im ersten Quarter schon weggeblasen. Also eigentlich wollte man meinen, dass das Spiel nach dem ersten Quarter schon fast gelaufen ist. Teilweise lagen sie da schon mit 20 Punkten vorne. Was mir bei den Spielen aufgefallen ist, dass sie die Schwächen der Chicago Bulls unheimlich gut ausgenutzt haben und dass das auch so ein bisschen drauf abzielt, oder dem Recht gibt, wie Jason Kidd dieses Team aufgebaut hat. Wir wissen alle, und das wissen die Bucks natürlich auch, dass die Chicago Bulls kein gutes 3-Punkte-Schussteam sind. Jetzt ist es so, dass Jason Kidd unheimlich auf allen Positionen auf große Verteidiger steht. Er hat zwar jetzt nochmal einen Guard mit Matthew Dellavedova dann ausgetauscht, der nicht so riesig ist, aber mit Jabari oder vor allem auch mit Giannis sind da Leute, die super schnell switchen können, die krasse Closeouts laufen, meiner Meinung nach. Und so ein Gegner, der dann eine Schwäche hinter der Dreierlinie hat, wie die Chicago Bulls, unheimlich stark unter Druck setzen können. Die Bulls haben beides mal unter 30% geschossen, weil sie eben kaum freie Würfe dann mehr von der Dreierlinie kriegen. Und in der Interior Defense sind die großen Jungs von den Bucks dann sowieso ziemlich gut. Also mir hat es vor allem defensiv gefallen, dass sie sich so gut auf den Gegner eingestellt haben. Und was ja oft der Fall ist in solchen Back-to-Backs, nicht auf Tage, sondern auf Spiele gerechnet, wenn man zweimal hintereinander gegen das gleiche Team spielt, dass das Team, was im ersten Spiel verloren hat, dann ganz viele Anpassungen macht und sich dann besser darauf einstellt. Aber die Chicago Bulls sind da nicht flexibel genug, um das eben verhindern zu können. Insofern haben die Bucks eigentlich meiner Meinung nach beides Mal den relativ ähnlichen Gameplan gehabt, der beides Mal dazu geführt hat, dass sie vor allem im ersten Quarter schon wahnsinnig losgelegt haben. Ja, die Rotationen sind sehr, sehr interessant, die man hat dieses Jahr. Jason Kidd ist echt ein passabler Coach, muss ich sagen. Es ist nicht so leicht, dieses zusammengewürfelte Team eben aus singulären Defendern oder singulären Offensivspielern, letzteres zum Beispiel dann Teletovic oder Greg Monroe, die Defensivlegastheniker sind, ersteres mit John Hansen, der offensiv dir nicht so viel bringt, oder dann eben natürlich auch mit Abstrichen, weiß ich nicht, Dellavedova zum Beispiel, der eher defensiv seine Stärken hat. Ich glaube, das macht er sehr gut. Wenn man jetzt mal auf die Ränge schaut, das ist auch ein Grund, wieso Milwaukee dieses Jahr defensiv vielleicht nicht so dominant ist, sondern eher sowohl offensiv als auch defensiv Durchschnitt ist. Defensiv überdurchschnittlich, offensiv sind sie im Offensivrating 14. der Liga bislang. Muss dazu sagen, sie hatten bislang eine der leichtesten Schedules, Spielpläne in der Liga, deshalb mag der Record von 13-12 derzeit 5. im Osten ein bisschen ja besser sein als vielleicht andere Teams eben antizipiert hatten. Aber wenn man sich jetzt mal die Spieler anschaut, wir hatten das auch im Saison-Preview schon häufig genannt, die Bucks gehen sehr gerne, und das natürlich auch zu Recht, groß-klein, wenn man so will. Mhm. Ich nenne es The Giraffes, die Giraffen. Das Giraffen-Lineup, selbstredend, dünn, aber lang. Und das beste Lineup ist da tatsächlich dieses Jahr. Malcolm Brogdon, der Point Guard, der allein auch schon 6'5 ist. Tony Snell, sowie dann eben Parker, Hansen und Giannis, die alle mehr als 7 Feet Wingspan haben. Da werden die Passwege natürlich sehr eng. Da gibt's nicht wirklich viel Raum, in die Zone zu penetrieren, und ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso man so gut dasteht momentan. Offensiv ist es nämlich ein bisschen Hokuspokus. Sehe ich genauso. Richtiger Trade an dieser Stelle war für mich dann Tony Snell. Kein Spieler mit einer riesenhohen Ceiling, aber genau das für die Verteidigung. Sehr lange Arme, sehr agil, kann mindestens 2-3 Positionen switchen. Bisschen Schweizer Taschenmesser, kann von allem ein bisschen was, vor allem rebounden und scoren. Natürlich nicht als erste Option, aber als vierte, fünfte Option meinetwegen. Oddman out bei der ganzen Sache ist Greg Monroe. Noch vor vor zwei Jahren haben sie ihn mit einem relativ hohen Vertrag ausgestattet, war so das prominenteste Free Agent Signing der Bucks damals. Und da passt er jetzt nicht mehr rein. Er ist nämlich zwar auch lang, aber er ist bei weitem nicht dünn. Und er ist bei weitem. Und er ist keine Giraffe. Nein, er ist keine Giraffe. Er ist eher so, ja, weiß ich auch nicht. Elefant wäre jetzt ein bisschen zu heftig, aber oh nein, fällt mir jetzt kein guter Moose. Tiervergleich ein. Moose, ja, genau. Passend zu seinem Spitznamen. Es ist tatsächlich so, dass er für diesen, das, was die Bucks in der Defense spielen, ist er zu langsam und zu nicht flexibel genug. Das bringt ihm dann wiederum auch keine Spielzeit in der Offense. Ich hatte gerade mal darüber geredet, dass ein Spieler, der im Post-up gut ist, aber sonst fast nirgendwo, es schwierig haben wird, in der NBA eine Rolle zu finden. Das trifft auch auf Greg Monroe zu. Insofern ist er für mich auch tatsächlich ein Trade-Kandidat, wo drüber nachgedacht werden muss, welches Team kann ihn denn gebrauchen? Wo gehört er hin? Zu den Bucks meiner Meinung nach aktuell nicht mehr. Ach, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Die Trade Value von ihm ist unfassbar niedrig. Er ist eben so ein bisschen so ein alter Spielertyp. Aber durchaus jemand, den ich identifiziere als guten Ergänzungsspieler von der Bank kommt gegen die Second Units des Gegners. Das hat man wohl recht häufig, sei es dann eben Jahlil Okafor, sei es Enes Kanter, dass man Leute hat, die nicht wirklich gut Defense spielen können, aber durchaus im Post scoren können, die auch Passfähigkeiten haben, im Ball ein bisschen verteilen können als Playmaker. Und das ist ja bei Greg Monroe durchaus der Fall. Er macht das nicht sonderlich effektiv, nur 2,5 Free-Throw-Attempts pro Spiel, aber wird auch sehr, sehr wenig gespielt. Ich finde, es war kein gutes Zeichen von Kidd, ihn aus der Rotation zu nehmen. Das hat einfach bedeutet, dass eben Spieler, die untalentiert sind oder nicht talentiert genug, Teletovic, Beasley, hohe Minuten spielen müssen. Ich finde zum Beispiel auch, dass John Hansen nicht unbedingt der optimale Spieler oder Ergänzungsspieler zu Parker und Giannis ist. Da muss sicherlich noch ein bisschen was tun, aber das ist natürlich alles mit unter Vorbehalt gesagt, eben dass Chris Middleton momentan fehlt, auch was du vorhin über Tony Snell gesagt hattest, das ist natürlich nicht so unbedingt ein sexy Trade gewesen, aber hey, wenn du dann einen der besseren Shooter in der Liga und Two-Way-Player dann eben zurückbekommst, dann ist das nochmal ein ganz anderer Kader und da ist es dann eher wichtig, sich auf der 5 und auf der 1 zu verstärken und letzteres haben sie vielleicht schon im Draft gemacht, weil Malcolm Brogdon einer der ja wahrscheinlich Top 5 besten Rookies oder sowas ist dieses Jahr. Er hat gezeigt, dass er von der Bank extrem effizient ist. Die Zahlen lesen sich jetzt nicht so super flashy, aber die Spiele, die ich mir bislang von den Bucks angeschaut habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, tut sich nicht viel zwischen ihm und Dellavedova, was so die Poise betrifft, den Spielaufbau. Und er hat natürlich dann noch einfach das Element, das athletische Element mit drin. Trifft zudem, granted sind nur 2,2 Attempts, aber trifft zudem den Dreier recht gut. Insofern könnte das für die Zukunft hin durchaus die Lösung sein, die man schon zu Hause im Team hat. Ja, bei Greg Monroe, also dieser Drop-Off ist natürlich, ich gucke gerade mal in die Zahlen von letzter Saison und dieser Saison, es sind 10 Minuten weniger, die er dieses Jahr spielt. Im Vergleich mit John Hansen zum Beispiel, der 10 Minuten weniger spielt, als Greg Monroe das letztes Mal gemacht hat. Also letzte Saison Greg Monroe mit 30 Minuten, John Hansen jetzt mit 20. In der Defense trotzdem, trotz 10 Minuten weniger Spielzeit, John Hansen mit 1,7 Blocks. Das meinte ich vorhin mit Greg Monroe, dass er in der Defense halt so ein bisschen Jahlil Okafor-mäßig zu einem Schwachpunkt wird und wahrscheinlich Jason Kidd so viel Fokus auf die Defense legt und auch auf Spieler, die er auf zwei Positionen verteidigen lassen kann, dass Greg Monroe da rausfällt. Ich sehe ihn auch offensiv nicht so dramatisch. Ich meinte nur damit, dass jemand, der im Post-Up gut ist, aber sonst in der Offense eigentlich nirgendwo, dass es schwierig ist, dann unter einem Trainer, der auf ein anderes Konzept Wert legt wie Jason Kidd, dann wirklich Spielzeit zu finden. Und ich kann mir vorstellen, dass Greg Monroe überhaupt nicht zufrieden damit ist. Das war er in Detroit schon nicht, wo er dann ein bisschen um Minuten kämpfen musste, noch mit Jay Smooth und Andre Drummond und seine Rolle nicht so richtig klar war. Dann dachte er, okay, gehe ich nach Milwaukee. Da bin ich eigentlich so der richtig einzige etablierte Big Man. Ist jetzt auch wieder nicht der Fall. Ich glaube schon, dass es Teams gibt, die ihn gebrauchen können, aber ja, sei mal dahingestellt, wer das denn sein könnte. Vielleicht sollten wir aber aufgrund dieser fantastischen Saison nicht so viel über Greg Monroe, sondern mehr über Giannis sprechen, der Zahlen von einem anderen Stern auflegt eigentlich. Ja, ehrlich gesagt, was dann raussticht, sind 2,1 Steals und 2 Blocks pro Spiel. Fast. Das sind ja Prime Kirilenko-Zahlen. Andrei Kirilenko, AK47. Ich weiß gar nicht, ob, also ich kann mir schon vorstellen, dass er das aufgelegt hat, aber das ist schon echt Wahnsinn, was er da als Point Forward veranstaltet. 6 Assists, 9 Rebounds, 23 Punkte bei 52% aus dem Feld. Das muss gleichbedeutend sein mit einem All-Star-Spot. Ist mir auch ehrlich gesagt fast ein bisschen egal, was wie der Record dann aussehen wird von Milwaukee. Ich befürchte ein bisschen, dass dem nicht so ist, weil da kommen wir auf eine Sache zu sprechen, die ich gerne loswerden wollte. Ich habe das erste Spiel gesehen von den Bucks gegen die Bulls, das auch auf TNT übertragen wird. Wieso erwähne ich das? Es wurde doch tatsächlich gesagt, dass das erste Spiel der Milwaukee Bucks auf TNT oder bei TNT ist seit 2002. Heimspiel. Ja. Das erste Heimspiel. Und dann hat Reggie Miller gesagt, ja, es ist ja auch das erste Mal seit seinem Karriereende, dass er in Milwaukee ist. Willst du mich verarschen, Mann? Das ist krass. Willst du mich verarschen? Diese ganze Hundescheiße, die ganze Zeit fabriziert wird, von wegen, ja, hier, toller, bester Basketball und so ein Kack. Und dann sind immer nur dieselben Scheiß-Teams irgendwie auf National Television. Dass du dann irgendwie Dallas angucken musst oder Chicago dieses Jahr. So, das ist doch, möchte ich doch gar nicht sehen, ja. Und dann könnt ihr nicht mehr erzählen, dass das irgendwie der beste Basketball ist, wenn seit was 4 Jahren da Greek Freak spielt, der halt komplett ausrastet, du dieses Jahr mit Jabari Parker einen Spieler hast, der auch locker flockig mal 20 auflegt. Das fand ich schon echt frech, dass sie das sogar erwähnt haben. Seit 2002. Wahnsinn. Aber das ist auch... Also ich guck's nochmal nach. Vielleicht war es 2012, was auch schon schlimm wäre, weil das hieß, dass sie seit 4 Saisons nicht mehr da gewesen wären. Und wie gesagt, ich meine, Reggie Miller ist eigentlich immer bei TNT dabei und er hat gesagt, er sei noch nie in Milwaukee gewesen, seit er Karriere beendet hat. Ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, Andrei Kirilenko, der hat in seiner Prime 3,3 Blocks aufgelegt. Saison 2004, 2005. Aber sonst sind die Stats tatsächlich gar nicht so unterschiedlich. Ein cooler Vergleich. Die Prime von Kirilenko 1,9 Steals pro Spiel, 2,8 Blocks. Also recht ähnlich zu dem. Ekelhaft. Wahnsinn, ne? Aber recht ähnlich zu dem, was Giannis macht. In den Blocks vielleicht noch ein bisschen stärker. Aber Giannis wird da gerade offensiv nochmal eine ganz, ganz andere Nummer werden. Ich meine, wenn wir diesen Vergleich ziehen in der Defensive, kann man das bestimmt machen. In der Offensive hat Giannis das Potenzial, locker 10 Punkte mehr aufzulegen als Kirilenko mit seinen, was war sein Highlight? 16. Ja, ist echt krass. Im Hinblick auf die Zeit, du sagtest, du seist da ein bisschen eng. Lass uns noch mal kurz über Jabari sprechen, weil über Giannis haben wir die letzten beiden Pods schon gesprochen. Es ist interessant, dass Kidd sehr viel offensiv im ersten Quarter und in der ersten Halbzeit über Jabari laufen lässt. Ich muss sagen, ich habe ihn ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, er hätte in seinem ersten Jahr ein bisschen viel Jumper genommen und Midranger. Das ist dieses Jahr recht deutlich anders. Er ist enorm aktiv, cuttet sehr viel, ist immer in Bewegung und variiert sein Spiel sehr stark. Und das gefällt mir extrem gut. Er ist auch immer gut für ein gutes Poster. Die Athletik ist also nicht verschwunden nach seiner Knie-OP. Und ich muss sagen, er ist nicht der Spieler, den ich unbedingt sehen würde als Blue-Chipper, als Franchise-Spieler. Aber boy, er ist definitiv ein Spieler, den ich sehr gerne als sogenanntes Second Banana, als zweitbesten Spieler in meinem Team haben möchte. Wollte ich gerade sagen. Und das kann er definitiv machen. Zweitbester Spieler in einem Championship-Team? Easy. Wirklich, easy. In den nächsten 3-4 Jahren. Besser kann man eigentlich, also mit den ersten beiden Spielern, sage ich mal, die Köpfe der Franchise, besser kann man mit Giannis und Jabari meiner Meinung nach fast nicht aufgestellt sein. Es wäre sogar die Frage, ob Minnesota mit Karl Anthony Towns und dann Andrew Wiggins im Vergleich zu Jabari Parker noch viel besser aufgestellt sein wird, aber das wäre ein Duell für die nächsten Jahre. Ein Finals-Matchup in 3-4 Jahren, die beiden gegeneinander, wäre das Ultra-Highlight. Und spätestens dann kommt TNT nicht daran vorbei, die beiden Teams auch im Fernsehen zu zeigen. Definitiv. Chris Middleton, wie gesagt, wird das Team nochmal sehr viel kompletter machen. Und Thon Maker who the hell knows, wir hatten ihn noch nicht mal unter den Honorable Mentions vorhin, vielleicht sieht das nächstes Jahr oder in 2-3 Jahren ein bisschen dumm aus, aber er ist einfach viel zu roh, man weiß ja noch nicht mal wirklich, wie alt er ist, geschweige denn, wie gut er Basketball spielen kann. Insofern belassen wir es vielleicht erstmal dabei. Ja, wie gesagt, tut mir leid, ich bin heute leider ein bisschen kurz angebunden, ich muss gleich los. Wenn ihr noch ein paar Sachen habt, wo ihr sagt, hey, das ist uns ein bisschen zu kurz gekommen, was ist denn damit und damit? Aber vor allem, glaube ich, unsere Liste, die wir heute an jungen Spielern geführt haben, wenn ihr da ein paar Kommentare zu habt, super gerne, Twitter, Facebook, wie auch immer, haut das ein bisschen raus. Wär cool zu sehen, ob es vielleicht auch bei euch nochmal ganz andere Spieler gibt oder ganz andere Positionen. Ansonsten gibt es unter der Woche wieder die Memory Lane. Wir hoffen, dass ihr ganz fleißig die ersten 3 Folgen gehört habt. Das war Reggie Miller, Larry Bird und zuletzt die Seattle Supersonics, die wir uns näher angeguckt haben. Und wir verraten natürlich nicht, um was es jetzt in der nächsten Folge gehen wird, aber ich glaube, das ist auch was, worauf man sich sehr freuen kann. Vor allem du, glaube ich, Phil, hast da richtig Bock drauf. Sehr, sehr Bock. Ich habe jetzt schon ein paar Tabs offen, was das betrifft, wird eine sehr, sehr geile Folge. Letzter Punkt von mir, ich zitiere, am 18.11.2015 wurde eine Meldung rausgeschickt mit dem Titel Bucks to be on TNT Regular Season Slate for the first time since 2002. Das heißt, es ist tatsächlich der Fall gewesen. Ja. Scheiß die Wand an. Scheiß TNT. Giannis und Jabari werden dafür sorgen, dass das in den nächsten Jahren zunehmen wird und ihr die ganzen Kackvögel von den anderen Teams, die sonst immer im Fernsehen sind, nicht mehr sehen müsst. So, dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann immer ihr die Folge hört und wir hören uns zu Memory Lane selbstverständlich wieder. From Downtown. Reingehauen.